Schritt A, A1. Ihr könnt eine Collage machen. Ich habe meiner Oma mal so ein Bild geschenkt. Das ist ja eine super Idee.